Hierher gehörig sind auch die lehrreichen Äußerungen Lehmkuhls über Verleumdung. Unter Berufung auf Alphons von Liguori und den Jesuiten Busenbaum erklärt er es für Todsünde, einen Priester oder frommen Ordensmann als Lügner zu bezeichnen, während es nur lässliche Sünde ist, einem Militär, der ein freies Leben führt, Liebesabenteuer und Rachsucht nachzusagen. Schwer sündhaft ist es auch nicht, von einem, der schon in anderer Beziehung anrüchig ist, ein ähnliches oder verwandtes Vergehen zu erzählen, zum Beispiel von einem, der als Trinker bekannt ist, zu sagen, er streite sich mit seiner Frau, oder von einem Räuber, er habe einen Meineid geleistet. Wer würde es für eine schwere Verleumdung halten, zu sagen, man halte einen Atheisten für fähig, jedes Verbrechen heimlich zu begehen? Der Jesuit Gurry. Anna hat einen Ehebruch begangen. Ihrem Mann, der Verdacht schöpft und fragt, gibt sie zum ersten Male die Antwort, sie habe die Ehe nicht gebrochen. Das zweite Mal antwortet sie, nachdem sie von der Sünde schon losgesprochen war, ich bin nicht schuldig eines solchen Verbrechens. Endlich das dritte Mal, da der Gatte noch weiter in sie dringt, leugnet sie geradezu den Ehebruch und sagt, ich habe keinen begangen, indem sie darunter versteht einen solchen Ehebruch, den ich zu offenbaren verpflichtet wäre, oder ich habe keinen dir zu offenbarenden Ehebruch begangen. Ist Anna zu verurteilen? In dem dreifachen Falle, der erwähnt wurde, kann man Anna von einer Lüge entschuldigen. Denn im ersten Falle konnte sie sagen, sie habe die Ehe nicht gebrochen, weil dieselbe ungebrochen dasteht. Im zweiten Falle konnte sie sagen, sie sei rein vom Verbrechen des Ehebruches, denn nach der Beichte und dem Empfang der Lossprechung war ihr Gewissen nicht mehr mit demselben belastet. Da sie die moralische Gewissheit hatte, es sei ihr dasselbe verziehen. Ja, sie konnte diese Aussage selbst unter Eidschwur machen. Nach Liguori, Lessius, den Salmantizensern, Suarez und der gewöhnlichen Ansicht. Im dritten Falle konnte sie auch nach wahrscheinlicher Meinung ableugnen, einen Ehebruch begangen zu haben, in dem Sinne nämlich, dass sie gehalten wäre, es dem Gatten zu offenbaren. Solche Theorien werden seit alter Zeit im Jesuitenorden praktisch verwertet. Einige berühmt gewordene geschichtliche Vorkommnisse mögen als Belege dienen. Der Jesuit Garnet, Provinzial der englischen Ordensprovinz, bediente sich, wie er in einem Briefe an die Väter und Brüder der Gesellschaft Jesu selbst schreibt, der Zweideutigkeiten, um in dem Verhöre vor seinen Richtern nicht der Teilnahme an der Pulververschwörung überführt zu werden. Der Wortlaut des Briefes bei Jardine, A Narrative of the Gunpowder Plot, London 1857, Seite 203. In einem Briefe vom 20. März 1606 sagt Garnet, Zweideutigkeiten sind erlaubt in Fällen der Verteidigung oder wenn es sich handelt um Abwendung von Ungerechtigkeiten, von Verlusten oder um Erlangung von Vorteilen, ohne dass es anderen Unheil zufügt. Nehmen wir zum Beispiel an, ich komme von London, wo die Pest herrscht, und will nach Coventry. Bevor ich eingelassen werde, werde ich gefragt, ob ich von London komme, und vielleicht verlangt man einen Eid von mir, dass ich nicht von London komme. Wenn ich überzeugt bin, dass ich keine Ansteckung mitbringe, so ist es mir erlaubt zu schwören, ich käme nicht von London, vorausgesetzt, dass es für mich wichtig ist, nach Coventry hineinzukommen. Garnet bekannte in einem Schreiben an seinen Mitschuldigen, den Jesuiten Greenway, dass er aus der Beichte des Verschwörers Catesby von der Pulververschwörung gewusst habe und dass er verpflichtet gewesen sei, seine Kenntnis mitzuteilen. Dasselbe Bekenntnis legt er ab in einer eigenhändig geschriebenen Erklärung an den Gerichtshof. Der Brief wurde aufgefangen und die Richter befragten ihn über Existenz und Inhalt des Briefes. Garnet antwortete, auf mein Priestertum erkläre ich, dass ich niemals einen Brief oder Briefe geschrieben, noch eine Botschaft an Greenway gesandt, seit er in Carlton ist. Diese Erklärung gebe ich ab, ohne Zweideutigkeit. Als ihm dann sein Brief gezeigt und er gefragt wurde, wie er seine dreiste Lüge rechtfertigen wolle, erwiderte er, er habe nichts getan, was er nicht habe tun dürfen. Es sei schlecht von den Richtern gehandelt, diese Frage unter Berufung auf sein Priestertum an ihn zu richten, während sie doch seinen Brief besaßen. Denn wenn er das gewusst hätte, hätte er den Brief nicht abgeleugnet. aber unter der Voraussetzung, die Richter hätten seinen Brief nicht, habe er ihn abgeleugnet, wie er auch jeden anderen Brief, den er geschrieben, ableugnen würde. Aufgrund der noch vorhandenen Protokolle urteilt Jardin, der scharfsinnige Durchforscher jener Verhältnisse, über das Jesuiten Garnet verhalten vor Gericht, er hat jede Kenntnis der Pulververschwörung geleugnet, bis er seiner Zusammenkünfte mit dem Jesuiten Hall überführt wurde. Und auch diese Zusammenkünfte leugnete er so lange, bis er erkannte, dass sein Leugnen ihm selbst schade. Später, durch die Aufdeckung seiner Falschheit beschämt und verwirrt, gab er zu, er habe gesündigt, es sei denn, Zweideutigkeit entschuldige ihn. Vom Anfange bis zum Ende des Prozesses handelte er in genauer Übereinstimmung mit den Grundsätzen, die er später bekannte. Niemals etwas zugeben, bis es bewiesen sei, und niemals zu zögern, die offenbarsten Unwahrheiten zu sagen und sie mit feierlichen Eidschwüren zu bekräftigen, falls die Unwahrheiten geeignet wären, ihn zu entlasten. Und von diesem Manne schreibt das bischöflich approbierte, vom Professor Buchberger herausgegebene kirchliche Handlexikon, München 1907, Band 1, Seite 1594, Garnet war ein unvergleichlicher Mann an Kenntnissen und Heiligkeit. Ein neuer Beweis mehr, wie sehr die offizielle römische Kirche sich der Jesuitenmoral angepasst hat.